1. Zu dieser Zeit rief Joshua die Angehorigen der Stamm Ruben und Gad sei die verbliebene Hälfte des Stamms Manasse zu einer Versammlung zusammen. 2. Erklärt ihnen, dass es ihr Anweisungen, die Mose, der Diener des Herrn, ihnen gegeben hat, true befolgend auch seinen eigenen Befehlen stets gehorcht hatten. 3. Erlobte es ihr dafür, dass es ihr israelitischen Brüder über diesen langen Zeitraum hinweg nicht im Stich gelassen, sondern die Gebote des Herrn, ihres Gottes, gewissenhaft erfüllt hatten. 4. Die der Herr ihren Brüdern nun die Versprechen Ruhe geschenkt hat, forderte es ihr auf, in eigenes Land zurückzukehren, das Mose ihnen auf der ostlichen Seite des Jordan zugewiesen hat. 5. Ermahnte es ihr jedoch eindringlich, das Gesetz und die Weisungen Moses sorgfältig zu beachten, den Herrn zu lieben, seinen Wegen zu folgen und im Imite ganzem Hasen und ganzer Seel zu dienen. 6. Nachdem Joshua es ihr gesegnet und offiziell verabschiedet hat, machten es ihr sich auf den Weg zurück zu ihren Wohnsitzen. 7. Während Mose der einen Hälfte des Stamms Manasse Land in Basin gegeben hat, wies Joshua der anderen Hälfte Gebiet westlich des Jordan zu, bei ihrer Entlassungssprache ihnen seinen Siegen aus 8. A wise Sien, mit ihrem großen Reichtum, DMV und den Wertvollen Bootstucken aus Metall und Kleidung heinzukehren und dies gutte gerecht mit ihren Stammesbruden zu teilen. 9. So verließen die Rubeniten, Gaditen und der halb Stamm Manasse die übrigen Israeliten in Silo im Land Canaan, in eigenes Gebiet Gilead zurückzukehren, wie es der Herr durch Mose befohlen hat. 10. Als es ihr die Region Gelilotem Jordan erreichten, die noch auf kanonarischem Boden lag, errichteten es ihr dort direktem Fluss einen orfelig großen und weith in sich baren Alter. 11. Die übrigen Israeliten erhielten bull die Nachricht, dass die ostlichen Stamm gegenüber dem Land Canaan, in der Gegend des Jordans, einen eigenen Alter erbor hatten. 12. Sobel die gesamte Gemeinde Israels Devon Erfer, versammelte es ihr sich in Silo, gemeinsam in den Krieg gegen ihr eigenen Bruder zu ziehen. 13. Zuvor sandten die Israeliten jedoch ein Delegation unter der Führung von Pinhas, dem Sohn des Priesters Eliezer, zu den Stammen ins Land Gilead. 14. Begleitet Word von Zen Führenden Mannen, wobei jeder ein Oberhaupt einer Familiengruppe aus den verschiedenen Stammen Israels repräsentiert. 15. Als es ihr bei den Rubeniten, Gaditen und dem halben Stamm Manasse in Gilead eintreffen, stellten es ihr diese Rede und äußerten ihr schweren Bedenken. 16. Es ihr fragten im Namen der Gemeinde des Herrn, warum es ihr Gott gegenüber so untrue geworden seien und sich durch den Bau eines eigenen Alters gegen seine Autorität aufgelehnt hatten. 17. Es ihr erinnerten an die Schwersunde von Pier, von deren Folgen sich das Volk noch nicht vollständig gerinnert hat und die damals ein Plage über die Gemeinde gebracht hat. 18. Es ihr warnten darüber, dass ein Ernüt Abke vom Herrn dazu führen würde, dass sein Zorn schon morgen die gesamte Gemeinschaft Israels treffen konnte. 19. Falls ihr Land als unrein gelte, sollten es ihr lieber in das Gebiet des Herrn übersiedeln, wo sein Wohnung stehe, anstatt durch einen zusätzlichen Alter Rebellion gegen Gott zu stiften. 20. Es ihr erinnerten Orschen Aiken, dessen ungehorsam bezüglich der geweihten Gutter dazu führte, dass Gottes Zorn über ganz Israel kam, obwohl all ein die should trug. 21. Daraufhin antworteten die Stamm Ruben, Gad und der halb Stamm Manasse den Anführern der israelitischen Abteilungen mit einer ausführlichen Erklärung. 22. Es ihr riefen den Mächtigen Gott, den Herrn selbst, als Zugenen, dass handeln Keenswegs aus Rebellion oder untrue geschehen sei, anden Falls soll Gott es ihr Hut nicht verschonen. 23. Hatten es ihr den Alter tatsächlich errichtet, sich von Gott abzuwenden oder darauf brand dash, Spies oder Friedensopfer dazu bringen, so moge der Herr es ihr selbst zur Rechenschaft ziehen. 24. Vielmehr handelten es ihr aus der Sorg. Heraus, das künftige Generation in der westlichen Stamm ihren Nach kommen das Recht absprechen konnten, zum Volk des Herrn zu gehören. 25. Die der Herr den Jordan als Grenz festgelegt hat, befürchteten es ihr, man konnte ihren Kindern sagen, sie hatten keinen Anteil am Hirn, und sie so von seiner Verehrung erbringen. 26. Aus diesem Grund beschlossen sie, diesen Alter als ein Lebenszunis zu errichten, allerdings ausdrücklich nicht für Brandopfer oder andere Schlachtopfer. 27. Sollte vielmehr ein Beweis für beide Seiten und ihr Nachkommen sein, dass auch sie das Recht haben, dem Herrn mit ihren Opfern vor seinem rechtmäßigen Heiligtum zu dienen. 28. Falls man ihnen in Zukunft Vorwurf machen sollte, wollten sie auf die Nachbildung des Alters verweisen, die lediglich als Sage der Zusammengehörigkeit dienen sollte. 29. Sie betuerten, dass es ihnen förmlich, gegen den Herrn zu rebellieren oder einen Alter zu nutzen, der mit dem Alter vor Gottes Wohnung in Konkurrenz treten wird. 30. Als Peinhesen die Begleitenden Fürsten dies aufrichtige Erklärung der Rubeniten, Gadeten und Manasseten horten, wären sie mit der Antwort vollkommen zufrieden. 31. Peinhes erklärt, dass sie nun die Gewissheit hatten, dass der Herr unter ihnen sei, da kein Untrue war liege, damit hatten sie das Volk vor einem gottlichen Strafgericht bewahrt. 32. Danach kehrten Peinhesen die Gesandten aus Gilead nach Kanaan zurück, den übrigen Israeliten über den positiven Ausgang der Gespräch zu berichten. 33. Die Israeliten waren über diesen Bescheid sehr erfreut, priesen Gott und gaben ihr Plan auf, gegen ihr Brüder in den Krieg zu ziehen und deren Land zu verwüsten. 34. Die Rubeniten und Gadeten gaben dem Alter schließlich einen Namen, den er sollte als Sage dafür dienen, dass der Herr allein der Wahrgott ist.